Der Sprit ist zu teuer. Die Folge: künstlich erzeugte Staus, in denen alle unfreiwillig Betroffenen sinnlos Sprit verfeuern müssen und in einem vermeidbaren Stau gefangen werden. Mutmaßlich glauben die sogar, also die Lkw-FahrerInnen, dass sie mit dieser Aktion, die sie wiederholen wollen, so richtig viel Verständnis in und Zuspruch von der Bevölkerung erhalten. Möglicherweise erhalten sie den auch, aber nicht von mir. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 84, und ich bin der Andi. Offenbar bildet jede Szene ihre eigenen Querdenker aus, oder? Und wie bescheuert kann man eigentlich sein? In der Vergangenheit habe ich gern den Podcast von Herrn Offliner gehört und tatsächlich hatte ich zwischenzeitlich just deshalb etwas mehr Verständnis für die Lkw-Szene aufbringen können. Vorbei. Es sind für mich jetzt die Lkw-FahrerInnen. Alle in Sippenhaft, keine Ausnahme. Ich habe schon wenig Verständnis dafür, dass in der Klimakrise wegen jedem Pipifax ein Treckerkonvoi durch die Gegend gurkt. Aber wenn jetzt LKWs die Autobahnen sperren und Megastaus verursachen, okay, wollten sie, aber haben sie dann bis auf klitzekleine Ausnahmen doch nicht gemacht. So gesehen hätten sie auch Schäden verursacht am Klima und finanziell bei allen, deren Motor im Stau läuft, ohne Vortrieb zu haben. Menschen hätten Termine nicht einhalten können, Mütter ihre Kinder nicht aus der Kita holen, Notfälle spät, dafür tot das Krankenhaus erreicht und andere Notfälle wären gar nicht erst abgeholt worden. Ärzte hätten die Klinik nicht erreicht. Was weiß ich nicht noch alles. Den allen ist vermutlich der Spritpreis auch zu hoch, aber die hätten jetzt noch zusätzliche Probleme, weil die QuerdenkerInnen der Lkw-Szene eine ach so tolle Idee haben. Naja, einige wenige. Ach scheiße, nein, alle! Diejenigen, die meinen, sie dürften das so einfach, und diejenigen KollegInnen, die sie nicht davon abhalten. Weil die einfach zugesehen haben, sind die mit im Sack. Das machen wir wie die KollegInnen in Frankreich, sagen sie. Dann sollen wir vielleicht für Lkw-FahrerInnen auch Bußgelder wie in Frankreich verhängen. Wenn schon, denn schon. Rosinen picken ist nicht. So sieht's aus. Mein Verständnis ist vorbei. Und morgen, wenn wieder das Gespann auf dem Radweg parkt, weil Brummi, Paule oder Paula, vollkommen egal, kurz Kippen holen geht, zack, Foto ans Ordnungsamt. Bedank dich bei deinen Kolleginnen oder Gerd F. aus Bergisch Gladbach, bei dem laut WDR die Fäden zusammenlaufen. Herr F. meint, der Spritpreis bedrohe Existenzen, zerstöre Familien. Ach, tatsächlich. Seine Mobilisierung der Kollegen via WhatsApp und Lkw-Funk nicht? Falls dieser Protest ungehört bliebe, käme Samstag die zweite Warnung und ab Montag sollen dann gegebenenfalls alle Autobahnen am Stück für 3 Tage blockiert werden, droht er. Zitat: Da wird den deutschen Bürgern das Lachen vergehen, wenn sie nichts mehr zu essen kriegen. Täte es. Mir zumindest, denn ich esse recht gern. Deshalb kommt der selbstjustizverliebte pseudo-autokratische Spediteur aus Bergisch Gladbach, der den deutschen Bürgern quasi den Krieg erklärt, auf die Sanktionsliste. Von mir kriegt der keine Aufträge und von jedem, der ähnlich tickt, gegebenenfalls auch nicht mehr, bis die Hölle zufriert. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder Hinz und Kunz den deutschen BürgerInnen den Krieg erklärte und die Butter vom Brot nähme, oder? Naja, Mittwoch blieb's ja ruhig, da würde ich noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen, also vorerst keine Sippenhaft für alle, noch nicht. Mal Samstag und Montag abwarten, aber in Sachen Gerd F. bleibe ich hart, wisst ihr Bescheid. Apropos Samstag und Montag, was liegt dazwischen? Richtig, der Sonntag. Und sonntags ist bei mir, respektive uns, normalerweise immer monologisieren und parlieren beim Lavalieren, beim Schrittieren, ohne zu kollabieren. So auch letzten Sonntag. Doch hört selbst. Wird schon, rundrum sind Magnete, das hält schon. Dann überleg dir was. gehen wir halt wieder in Brungers. Muss ich halt wieder um irgendwelche verkackten Bäume rum. Ja, die klettern. Habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Siehst du, ich bin jetzt schon außer Atem, wenn ich nur dran denke. Ist das ein Scheiße. Schwadronieren beim Lavalieren, beim Schrittieren. Ohne zu kollabieren. So, es ist Sonntag. Der 13.03.2022. Und wie ich eben schon meinte, schrittieren wir. Eigentlich wollte ich woanders her, aber ja, die Holde hat ein Schrittziel, schon habe ich verkackt. Somit geht's wieder in Brungerst. Und es wird wieder körperlich total anstrengend. Jetzt hat hier schon wieder irgendeiner Scherben hingeschmissen, ey. Ich sage ja, die Menschheit, die ist einfach nur, ist alles sowas. Aber die Natur erwacht. Man hört überall schön die Vöglein zwitschern. Und heute wird es schwierig. Passt auf. Und die Holde rauscht mit den Ärmeln. Ja, muss ich sehr anstrengen. Hat nämlich eine Fließjacke an. Ich hatte ihr mal angeboten, sie zu verkabeln. Das möchte sie aber nicht. Deswegen werde ich weiterhin alles wiederholen, was sie sagt. Weil ich kann mir nicht zwei Richtmikrofone an die Ohren schrauben, dass ich sie so von jeder Position aus auch noch vernünftig abhören kann, wenn sie mit mir spricht. Wobei ich dann glaube, sie würde gar nicht mehr mit mir reden. Oder nur, wenn so ein Wind ist. Ja, aber du siehst ja hier die ganzen Wasserreißer, die kommen jetzt. Geht also bald los und mit Wachsen. Wir gehen heute übrigens mal über die Verkehrsinsel. Ganz was Neues. Aber auch diese Erfahrung wollten wir mal machen. Dass Motorroller so laut sein müssen, ne? Verstehe ich nicht. Da oben steht ein Krankenwagen. Ja, das ist die Rettungswache. Und da starten die. Hier ist die Rettungswache. Und hier startet ihr. Das ist unser. Seine Base, weil die nicht mehr unten am Ärztehaus-Krankenhaus nicht mehr ist. Das ist hier hochgezogen schon vor Jahren. Echt? Ja, ich habe angefangen, da unten umzubauen. Du musst die wieder weg. Und jetzt steht der Rettungswagen hier. Aha. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, man lernt ja jeden Tag was Neues dazu. Ja, nix. Jetzt weiß ich wenigstens, dass die Rettungswache hier ist und nicht mehr da, wo sie früher war. Das erklärt einiges. Kurzer Realitätsabgleich. Wir fangen mal an mit Super E10 219.9. Super 225.9. Diesel 230.9. Super Plus 232.9. Und das ist so eine bessere freie Tankstelle. Also hier nicht die üblichen großen Marken. Dementsprechend wenig ist hier auch los. Nämlich nix. Ja, und was gibt es noch Neues zu vermelden? Die Stallpflicht für Hühner wurde aufgehoben und wie meine Holde gerade darauf hinwies, sind die Hühner wieder draußen. Der fahrbare Hühnerstall, die Chicken Base, um es mal so zu sagen, das ist also ein landwirtschaftlicher Anhänger. Da ist dann so ein Holzverschlag mit Dach drauf gebaut worden. Und der hat 4 Solarmodule, das ist der Hammer. Ich mach mal ein Foto, Leute, dann habt ihr auch was davon. Tatsächlich sind da 4 Solarmodule drauf. Und ich warte immer noch auf meine. Naja. Wird wohl hoffentlich irgendwann was geben. Wobei, wenn jetzt die Energiepreise explodieren, wird es vielleicht eine Verknappung auf dem Solarpanelmarkt geben. Und wer weiß. Darf ich hoffen, dass das jetzt noch relativ fix klappt. Sonst stehe ich da ohne Solar. Reimt sich. Naja, eher Schüttelreim. Es mag in dieser Kiste sein, die hier steht. Fragil. Hä? Nix? Ah, da steht der dicke Dodge Ram wieder. Guck, der olivgrüne von neulich. Der mit dem schwarzen Stern auf der Tür. Ja, ob der mit Autogas fährt, ich weiß es nicht, aber der hat jetzt nicht mehr so den großen Spaß beim Tanken. Was hat denn der da oben auf dem Dach? Ist das ein Minibike? Offenbar. Ein Minibike. US Army, glaubt kein Mensch. Ja, wie gewollt, nicht gekonnt. Ich hätte das Kabel auch von oben kommen lassen. Ich meine, Strahler irgendwo hinzumachen. Geht mir um das Auto. Ach so, ich dachte, du meinst die Strahler da an der Hauswand. Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn du dir Strahler ums Haus machst, damit du Bad Luck Club. Ja, kann man sich aufs Auto kleben, aber wenn man sich Strahler an die Hauswand schraubt, um mit Bewegungsmeldern mögliche nächtliche Besucher abzuschrecken, ist es in meinen Augen nicht so sinnvoll, das Kabel von unten kommen zu lassen. Aber was weiß ich schon. Ja, da liegen sie, die Bäume. Hat immer noch keiner weggemacht. Und hier sind eine Menge Hundehaare. Hier hat einer seinen Hund gekämmt. Da guck. Heute ist wieder Brungastrunde. Die Holde will das so. Das Wetter ist nicht ganz so schön. Eher bedeckt. Ein wenig bedeckt. Aber es soll nicht regnen. Aha. Ja, lass uns mal hier durch das tote Farn laufen. Und die Holde bleibt an den Dornenranken hängen. Totes Farn und Dornenranken. Hier am Brungers. Das ist quasi Zeckenlife. Hier war ziemlich Borkenkäfer dran. Ich pütter jetzt hier so ein bisschen die Borke von dem umgefallenen, total trockenen Baum ab. Da kann man schon sehen, wie hier die Käfer unter die Borke gekrabbelt sind. Eis haben wir hier nicht mehr. Dafür Zigarettenfilter auf dem Boden. Ich gehe davon aus, wenn es hier anfängt zu brennen, weil hier überall noch das trockene Astzeug rumliegt, wird das ja ein ganz ordentlicher Flächenbrand. Und der relativ schnell, weil wir hier am Hang auch meistens immer entsprechend Wind haben, also eine gewisse Thermik. Und dann wird sich das Thema Zecken hier möglicherweise für eine ganze Weile erledigt haben. Weil es die letzten Tage so schön, aber auch so kalt war und relativ trocken, also auch von der Luftfeuchtigkeit her, das merkte ich also schon ganz ordentlich, wenn du in der Firma auf so einem Bürostuhl sitzt und du hast diese extreme Trockenheit und du rollst so ein bisschen mit dem Bürostuhl hin und her, dann lädst du dich statisch auf. Also mir geht das so. Und sobald ich dann irgendwas aus Metall oder andere Leute anfasse, zack, Funkenüberschlag. Also das ist schon ganz ordentlich. Ich habe mich dran gewöhnt, aber die Leute nicht. Wenn ich denen dann Teile in die Hand drücke aus Metall, in dem Moment, in dem sie zupacken, ach, das ist immer wieder schön. Wie kam ich drauf? Ach so, der Boden hier, der ist knochentrocken. Die ganzen Pfützen sind weg. Und hier ist es eigentlich nur noch staubig und steinig, wo die Waldfahrzeuge durchgefahren sind. Sind es aber hier wohl in letzter Zeit auch nicht mehr, weil man kommt ja hier nicht hin, weil beidseitig Stämme über dem Weg liegen. Ja, wenn hier kein Eis ist, kommt hier unten auch kein Auto. Wer hätte es gedacht? Ist das hier das neue Pferdehotel da drüben oder was? Siehst du, das sieht so ein bisschen so aus, als wären das, wo dieses große Haus ist da, ne, als wären das so 1, 2, 3 Ferienwohnungen. Und da unten haben sie dann ihre Pferdehänger stehen. Das ist doch da, ne? In Sürtenbach, wo die da wegen ihrem Gaulfest immer die ganze Straße sperren. Reitertage. Und warum sind da nur lauter ReiterInnen drin? Oder warum nehmen nur lauter ReiterInnen teil? Weil Reiter sehe ich da selten. Also immer, wenn ich da hergefahren bin, wenn die da so eine Veranstaltung hatten, sehe ich immer nur so das weibliche Geschlecht mit einem Gaul an der Leine. Aber Männer sehe ich da eigentlich eher selten. Die Männer. Ach, nee. Ja, aber wenn wir hier schon in Klischees schwelgen, ne, regen wir mal ein bisschen die Hörerschaft auf. Wenn wir hier schon in Klischees schwelgen und nehmen wir mal an, ich wäre ein Reiter und nicht nur Nutznießer eines guten Sauerbratens, also ein Reiter, und ich würde mir den Gaul bringen lassen wollen, dann würde ich doch nicht so eine ältere, sonnengebräunt vernarbte Dame nehmen mit so einem Reiterhütchen, einer Reiterleggings und Reiterstiefel, sondern müssen wir jetzt hier oben wieder durch den Wald rumgehen, sondern ich würde eine im kurzen Röckchen, jung, knackig, weißt du, die muss nicht nach Reiterin aussehen. Ich finde überhaupt, dass sich hier jeder in irgendeiner Form für alles kostümieren muss. Wenn du Fahrrad fährst, brauchst du ein Fahrradfahrkostüm. Wenn du joggen gehst, brauchst du ein Joggingkostüm. Wenn du reiten gehst, brauchst du ein Reiterinnenkostüm. Da ist der Specht schon wieder, hörst du? Ja. Ja, und wenn du jagen gehst, dann brauchst du ein Jägerinnenkostüm. Und wenn du geocachen gehst, brauchst du ein Tarnfleckkostüm. Nur Karneval brauchst du, ja doch, dieses Jahr ja wieder ein Kostüm. Und wenn du mit dem Trecker zu Weihnachten durch die Gegend fährst, dann brauchst du ein Weihnachtsmannkostüm und der Trecker braucht ein Lichterkostüm. Und ich weiß nicht, ob die jetzt auch so ein Peace-Zeichen-Kostüm anhatten. Da noch nicht, vielleicht kommen wir. Aha. Aber ich hatte ja neulich gesagt, also in der letzten Konserve, ne, dass die in Hamburg mit dem Autokorso gegen die Spritpreise, ne, gegen die hohen Spritpreise demonstrieren wollten. Das wollten sie jetzt in Köln mit LKWs auch. Bitte? Doch, waren auch welche da, aber die haben ja gesagt, nein, wir machen ja kein Autokorso. Wir stellen uns an der Kölner Messe auf dem Parkplatz und demonstrieren da. Also quasi so ein LKW-Steh-Demo-Ding. Sind wohl auch nur, sofern es halt Sattelschlepper waren oder so, nur mit den Zugmaschinen hingefahren, hieß es. Also ich habe das ja auch nur gelesen. Nur mit den Zugmaschinen hingefahren. Klar, ohne Hänger brauchst du natürlich etwas weniger Sprit. Aber hinfahren und wegfahren musst du ja doch. Aber das zeigt natürlich ganz klar, wie die Deutschen ticken. Nämlich, wenn es zu Fuß nicht geht mit der Demo, dann fahren wir eben hin. Und Autokorsos macht man ja wegen jedem Furz. Also wenn wer heiratet, wenn irgendeine Fußballmannschaft gewinnt, da wird durch die Gegend gefahren. Und ja, der Sprit ist offenbar noch nicht so teuer. Da hat schon wieder einer die Schranke aufgemacht. Das geht ja gar nicht. Möchtest du heute mal die Schranke zumachen? Nein? Gut, dann mache ich das. Achtung, Baum fällt. Der Schlagbaum nehme ich. Rumsti Bumsti. Hölzchen rein, glücklich sein. So, haben wir das auch wieder. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Derjenige, der das Ding immer wieder aufmacht, der so, was für ein Idiot, macht immer das Ding zu. Geht ja gar nicht. Da kann keiner herfahren. Und wofür ist das Ding denn sonst? Fürs Aufstehen? Nein. Wenn es eine Schranke gibt, dann muss die auch zu sein. Und nur bei Bedarf offen. So gehört sich das. Bitte? Also wer dahergeht, muss um so viele Bäume rum, dann kommt es auf die Schranke auch nicht mehr an. Bitte? Die fällt ja von alleine gar nicht. Guck mal, das ist alles. Das ist alles Borkenkäfer. Steht immer noch. Das ist, als wäre das gewollt. Nee, das ist doch totaler Mumpitz. Die machen hier alle Bäume weg, die einen Borkenkäferbefall haben, bis auf so einen 3 Meter Streifen zum nächsten Wald, wo noch kein Borkenkäfer ist. Da sind dann die Borkenkäfer aber auch drin und von da fressen die sich die nächste Ladung. So ein bisschen als wollte man, dass hier der komplette Wald weggefressen wird. Ich verstehe das nicht. Das hier? Nö. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Aber das ist schon ein ziemlicher Verhau. Ich könnte ja mal ein Foto machen. Aber ich meine, das war letztes Mal auch schon so. Hatten ja groß keinen Wind mehr. Aber im Sommer möchte ich hier nicht hergehen. Das sag ich dir direkt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, 35 Grad Sonne. Und hier ist alles so knochentrocken wie jetzt. Nö. Da öle ich schon beim dran denken. Und hier, wo es neulich so extrem matschig war, ist es jetzt trocken. Ich stehe hier am Weg und schaue ein bisschen hangabwärts. Und direkt am Weg hat man junge Bäume mit Hasendraht geschützt vor Verbiss, vor Wildfraß. Das Problem daran ist, die Bäumchen sind alle verdorrt und liegen zum Teil neben dem Draht. Ich setze euch das auch mal ins Blog. Da hat das mit dem Schützen nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Wahrscheinlich wegen dieser extremen Trockenheit. Ja, schade. Das ist aber jetzt auch nicht, als wäre das frisch, sondern die Bäume, die sind da wohl schon länger drin und auch schon seit einiger Zeit verdorrt und abgebrochen. Wie auch immer, aber es ist schon ein Trauerspiel. Möglicherweise kommt da hinzu, dass der Sonnenschutz, der vorher bergseitig da war, naja, das ist jetzt eine riesige Brachfläche. Bäume stehen da nicht mehr. Ja, bis auf vielleicht ein paar einzelne Laubbäume und überall liegt Astzeug rum. Das heißt, die haben die Stämme rausgefahren und die Äste da liegen lassen, wo man sie abgemacht hat. Schön ist das nicht. Muss ja keiner hergehen. Wir haben ja hier genug Wege. Dennoch führt so eins zum anderen. Und dann hat es sich hier bald ausgewaldet. Ist halt leider so. Tatsächlich möchte ich hier im Sommer nicht hergehen. Das ist mir jetzt quasi schon zu warm. Und wir hatten heute Morgen auf der Veranda 7 Grad ungefähr. Hier in der Sonne könnten es jetzt 11 oder 12 sein, keine Ahnung. Schätze ich mal. Ich öle hier am Berg jedenfalls schon ganz gut. unter meiner Jacke. Eine Fließjacke wäre vielleicht geschickt gewesen, aber geschickt sind andere. Nicht unbedingt immer ich. Es ist allerdings wenig los heute. Neulich, das heißt beim letzten Mal um dieselbe Zeit, als wir hier im Brungast waren, war es überlaufener. Was man natürlich jetzt super gucken kann, ist jetzt im Moment leider blöd. Ich kann da schlecht ein Foto machen wegen der Sonneneinstrahlung. Ich kann das versuchen. Sind hier die Abraumhalden der Steinbrüche, weil die liegen jetzt relativ. Mal gucken, ob ich hier irgendwie die Sonne ein bisschen wegkriege. Oder das mal von der Seite probieren. Aber dummerweise steht die Sonne jetzt natürlich genau drüber. Müsste man abends mal spazieren gehen. Vielleicht zur blauen Stunde, dann ist das Licht auch besser. Oder ich brauche irgendwo was, wo ich die Sonne mal hinter einem Stamm weg habe. Könnte funktionieren. Gucken. Hier vorne gleich. Das könnte gehen. So. So sieht's besser aus. Ja, die Straße, die hier in den Brungast reinführt, auf der Alten Linde, heißt übrigens zu den Brüchen. Ein kleiner Hinweis, dass es da zu den Steinbrüchen geht. Und wie ich schon mal in vergangenen Konserven erzählt habe, wurde hier schon relativ früh Stein gebrochen. Und der Lindlerer Kalksandstein ist auch überregional bekannt. Und ganz früher halt auch in ganz vielen kleinen Steinbrüchen, so von Hand. Und die Halden hier zeugen davon. Von unserer steinreichen Vergangenheit. Also die Geocacher hier aus der Gegend, die wissen das ja. Und die kennen das mutmaßlich auch. Für die Leute, die hier noch nicht waren oder die mit Geocaching nichts am Hut haben, wir haben hier den Steinhauer Pfad, schön bebildert mit Tafeln und ja, so Kurbelhörapparaten. Das hatte ich auch mal aufgenommen. Da kurbelst du dann an so einem kleinen Generator, machst die Batterie voll und dann kannst du dir anhören, was da aufgenommen wurde. Eine größere Gruppe mit vielen kleinen Kindern, die mutmaßlich in den Steinhauer Pfad wollen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich gehe schon mal vor, ne? Ja, wer sich also etwas... Wo war ich denn jetzt? Beim Steinhauer Pfad. Wer sich also ein bisschen um das Steinhauen in früherer Zeit und auch in der Jetztzeit schlau machen möchte, für den ist das hier eine sehr schöne Strecke zum Angucken. Ein Hauch sportlich sollte man vielleicht sein. Ja, es geht auch so. Nur leider für Rollifahrer oder so ist das bedauerlicherweise nichts. Und unter Berücksichtigung der jetzigen Spritpreise wartet vielleicht noch ein bisschen, wenn die wieder günstiger werden. Oder wenn das jetzt mit den Elektroautos richtig durchstartet, dann kommt man hier günstiger hin und die Steinbrüche laufen definitiv nicht weg. Ist aber lustig, wie alt werden die gewesen sein, die Kiddies, die in diesen Ganzkörper-Gummikondomen zum im Schlamm spielen. Die waren so. Ja. Aber die ganz Kleinen, echt so, konnt gerade laufen, ne? Und die sind ja dann hier schon den ganzen Berg hochgestapft. Von den Brüchen unten. Ja gut, also mit mir mitgehen war ja jetzt auch keine Kunst, ne? Wobei ich da ein bisschen mehr Luft hatte. Und das waren auch einige Kilos weniger. Ja, durch den Hart, ich weiß. Da halten wir wahrscheinlich immer noch, also es war so ein Geocache, ein Multi. Allerdings wussten wir nicht, wie lang der ist. Wir hätten es vielleicht ahnen können, weil es von bekannten Keschern hier aus der Region war. Es waren auch hier in der Gegend so mit die ersten Kescher der Stunde. Aber die hatten halt Hunde und keine Kinder. Ja, und dementsprechend waren die immer viel und auf größeren Runden unterwegs. Es waren also 8 Kilometer ungefähr. Und wir haben dafür auch 8 Stunden gebraucht. Halten damit wahrscheinlich den Rekord für die längste Zeit, die man benötigte für diesen Cache. Aber wir haben gefunden. Beide Kinder sind ihn gelaufen und der Jüngste war 2,5. Und der Ältere, der war eigentlich knatschiger als der Kleine. Der ging seinen Stiefel ein Fuß von anderen. Das war schön. Hechel. Man findet hier übrigens sehr viele Orts- und zum Teil auch Flurbezeichnungen mit Hart oder Hau. Schimmelhau oder halt auch Engelskirchenhart. Hart und Hau sind hier in der Region Bezeichnungen für Wald. Und durch den Hart heißt also quasi übersetzt durch den Wald. Und das war es auch damals. Ob der jetzt noch steht, keine Ahnung. Aber es war ein sehr schöner Cache. Da erinnere ich mich gern dran. Aber das ist ja eh so ein Ding. Die ersten Caches, die hat man, so ging es mir zumindest, die hat man irgendwie auch ganz anders aufgenommen. Da war noch nicht dieses Stress-Cachen und 30 an einem Tag oder 10 oder... Man hat halt so einen Cache gemacht und dann gut. Und es war schön und man erinnert sich dran. Als das exzessiver wurde, ja, da ging das irgendwie verloren. Für mich zumindest. Und deswegen sind mir noch sehr viele der ersten Caches, die wir gefunden haben, im Gedächtnis. Und eine ganze Menge aus jüngerer Zeit halt nicht. So, wir sind jetzt auf Höhe des kleinen Steinbruchs. Vom letzten Mal Brungast. Die Bilder, ihr erinnert euch. Und übers Tal halt die Kirchenglocke von Hartegasse Süng herüber. Wie letztes Mal. Fotos mache ich keine. Die habt ihr ja. Blättert einfach ein Stück zurück. Jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was da hinten an dieser Stange ist. Und ich habe wieder kein Fernglas dabei. Wer ist eigentlich auf den Ausdruck Feldstecher gekommen? Ich meine, ich kenne den Stecher an Jagdgewehren oder den Stecher bei als Bezeichnung für Freund. Aber Feldstecher für ein Fernglas oder ein Fernrohr? Den Abstecher, ja, den Abstecher kenne ich auch. Blutswende und Messerjocke, die beiden Abstecher. Ja, ich weiß, den Abstecher vom Weg. Aber Feldstecher, bescheuert. Ja, und Feldstecher bedeutet dann, ich kann einen Umweg gucken oder was? Nee, dann wäre es ja ein Umwegstecher. Aber da müsste ich ja gucken, was auf dem Umweg übers Feld wäre. Weil es ist ja ein Feldstecher, kein Waldstecher, kein Wegstecher. Noch kein Umwegstecher. Naja, aber dieses Fernrohr heißt halt Fernrohr. Egal. Begrifflichkeiten. Falls da irgendjemand eine Ahnung hat, gut, ich könnte das jetzt natürlich auch googeln. Aber nein, ihr wisst ja, ne? Wenn man am Teich steht, kann man auch mal die Angel rauswerfen. Und der Stein von neulich, den hat jetzt irgendeiner von Mitteweg an Rand geräumt. Nein, die Holde war es nicht. Ich war es auch nicht. Manche Probleme erledigen sich von ganz alleine. Und es ist noch kein Blut dran oder auf dem Weg. Insofern war es wohl auch kein Unfall. Naja, Begrifflichkeiten. Teich. Wie ich neulich schon mal sagte, wenn man am Teich steht, dann kann man auch die Angel reinwerfen. Oh, die Vögel von neulich. Und deswegen google ich es nicht. Wenn also irgendjemand von euch Ahnung hat, warum der Feldstecher Feldstecher genannt wird und nicht, was weiß ich wie, Doppelkuckrohr, möge man mich bitte aufklären. Die üblichen Wege, nein, guck mal. Nee. Das ist hier so ein Ding. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es hier noch Eis gibt, sondern ich hätte gedacht, dass hier jetzt alles komplett aufgetaut ist und auch kaum noch Feuchtigkeit da ist. Aber weit gefehlt, hier ist noch Eis. Ich gehe da jetzt drüber. Streckenweise sogar so dick, dass ich nicht einbreche. Ja, wie kommt das? Wenn man hier im Sommer hergeht, stellt man manchmal fest, also es ist warm. Sagen wir mal, du hast hier 30 Grad im Wald und dann gehst du hierher und kommst zwischen zwei Bruchsteinhalden durch und plötzlich ist es richtig kalt. Man merkt so einen extrem kalten Zug. Fängt auch an zu frösteln, wenn man leicht geschwitzt ist. So kalt ist das im Sommer. Und das liegt halt daran, dass in diesen Bruchsteinhalden und in den überwachsenen Steinen mit sehr vielen Lufteinschlüssen quasi sich die Kälte sehr lang halten kann. Und hier ist so eine Stelle. Und die Sonne kommt halt nicht direkt dran, weil die das nur von der Nordseite könnte und da ist sie halt sehr selten. Und da hält sich dann eben auch das Eis. Hier gibt es auch, wenn man in die Topokarten guckt, dann sieht man öfter nicht nur das Zeichen für Stollenmundloch, sondern auch schon mal KLLR, abgekürzt für Keller. Da nimmt man einfach die E's raus, was soll's. Und hier hatten früher die Menschen gerade neben größeren Gehöften, also auch Bauernhöfen und so, Stollen in den Berg gebaut, wo sie ihre Lebensmittel halt auch im Sommer haltbar in Ermangelung der Erfindung eines Kühlschranks aufbewahren konnten. Gibt hier sogar Eiskeller, die habe ich aber auch, glaube ich, schon mal im Norden gesehen. In Dobersdorf, sagt meine Frau. Der Dobersdorfer Eiskeller. Ja, ich erinnere mich. Das war auch so Geocaching bildet. Da war nämlich ein Cache. Oder weißt du noch Diabas? Ja, wo da diese, das war diese Fee, ne? Das ist der Hammer. Muss irgendwie, weiß ich nicht, 2005, 2006 gewesen sein, erinnert man sich dran. Ja, Diabas. Eine bestimmte Steinsorte in so einem. Ja, nur wegen dem Fotobuch, aber egal, man erinnert sich. Das sind so komische Namen halt. Oder diese, ja, Hangman, genau in dem Zusammenhang, da habe ich eben auch dran gedacht. Und Sarensdorfer Kulturdenkmal oder so, weißt du noch? Da sind wir, war das auf Fehmarn? Auf jeden Fall auch da oben irgendwo. Sind wir über so Holzstege gegangen und dann war da irgendwie so eine große Wurzel von so einem umgefallenen, verrotteten Baum. Ja, genau, Buddel. Auch so ein Ding. Damals bei Avendorf. Wir fuhren nach Fehmarn, Abstecher, und wollten da cachen. Hatten auch für jene Kescher hier, die die Kescher der ersten Stunde waren, von denen ich eben erzählt habe, die hatten die vier Leuchttürme auf Fehmarn bedost. Und da haben wir dann auch im Auftrag die Logbücher getauscht, weil wir halt da oben waren. Und da gab es einen Kesch, aber nicht von denen, der hieß Buddel. Ginge heute eigentlich gar nicht mehr. Man fährt also über die Fehmarn-Sundbrücke, biegt dann ab nach Avendorf fährt runter bis zum Strand. Und da musste man ein Seezeichen mit, weiß ich nicht, einem Brückenpfeiler oder irgendeinem Scheiß in Deckung bringen. Ja, und da sollte man dann graben, in den Dünen, am Strand. Haben wir dann auch mit angefangen. Und nachdem das, ja, nach so einem halben Kubikmeter Aushub immer noch keinen Erfolg hatte, sagte ich dann zu Frau und Kind, ich gehe mal eben rüber auf die Brücke und mache da noch den Cash-Vogelfluglinie oder so ähnlich. Währenddessen könnt ihr hier mal weiter buddeln, bis ihr die Dose findet. Bin dann auf die Brücke gegangen. Ach, das war sowieso cool. Am Fuß der Brücke fuhren dann Leute ihre ferngesteuerten Panzer spazieren durch die Dünen. Da habe ich noch einen Moment zugeguckt. Dann hatte ich von der Brücke aus einen schönen Blick auf die Holde und die Kinder, die da im Sand am Buddeln waren. Und dann waren da noch die... Ja, wer hat denn gebuddelt? Ah, die Holde hat gebuddelt. Ja. Den Kindern war das zu blöd. Okay. Na gut, also die Holde hat gebuddelt. Ja, die war auch ein bisschen angefressen, egal. Auf jeden Fall warte ich jetzt besser mal den Wind ab. Ja, das war die Tour, auch wo wir an dieser einen Brücke das feuchte Logbuch mit der Klimaanlage getrocknet haben. Da bist du sehr viel mit dem Omega gefahren, weil ich war ja mit Cashen beschäftigt. Und du hast mich, ja, und du hast mich immer von der einen Dose zur anderen gefahren. Ja, also, ja, wo war ich? Ich schaute also, ne, so, hab mir das ganze Spiel also auch von der Brücke aus ein bisschen angeguckt. Da gibt's auch Fotos, egal. Als ich dann zurückging, da waren Kinder. Jetzt ist wieder Wind. Ja, wird schon klappen. Da waren also zwei fremde Kinder und die waren furchtbar neugierig, was wir denn da tun. Aber damals war ja Geocaching noch geheim. Heute weiß ja jeder, was Geocaching ist, aber damals war es halt noch geheim. Da musste man ja irgendwie die Kinder vergraulen, das habe ich dann auch nachdrücklich getan. Andi, der Kinderschreck. Irgendwann kamen die dann mit ihren Eltern wieder, aber bis dahin hatten wir dann mittlerweile auch die Dose. Und ich habe jetzt schon gedacht, so jeden Moment kommen die und Paul noch ein bisschen rum, wie ich dann mit ihren Kindern rede. Aber das haben sie dann gelassen. Glück gehabt. Und nachdem wir so einen mittleren Bombentrichter, also nachdem meine Holde einen mittleren Bombentrichter ausgehoben hatte, fanden sie dann auch diese Dose. Das war so eine Eisverpackung, wie man die eben hat in der Tüte. Und da war dann halt das Logbuch und alles drin. Eine sehr schöne Erinnerung. Vor allen Dingen, wir mussten das Ding ja dann auch irgendwie wieder zurücklegen und das Loch zubuddeln. Naja, also der Name, der war sehr passend gewählt und heute gibt es den in der Form nicht mehr. Ja, mit Stöcken, die von der Seite kommen. Oh, nu. Wenn er sich rotzt, dann rotzt er sich. Also ich mache das Blut nicht weg. Ja, und vor allen Dingen, der hat ja seinen Kumpel dabei. Soll sein Kumpel da die... Und die Rettungswache ist ja auch nicht weit von hier, ne? Haben wir ja eben gesehen. Das ist ja quasi ein Katzensprung. Von der Alten wäre es auch genauso nah. Nee. Obwohl, ja. Vielleicht. Nee. Nein. Näher ist es nicht. Was mit denen? Müssen jetzt gucken, ob sie einen Hund anleihen müssen, weil wir jetzt hier kommen. Die haben Flyer in der Hand. Wahrscheinlich geht es da um den Steinhauerpfad. Die von der Seite kommen. Und die hat, glaube ich... Ja, Blümchen abgerissen oder sind es Weidenkätzchen? Ja. Morgen. Ja, sag ich ja, Weidenkätzchen, fünfstelliger Betrag. So sieht's aus. Anzeige ist raus. Ist doof, wenn man dann auch noch, ich meine, dass die Sicht von der Dame hätte man sich ja ungefähr und auch nur schlecht merken können. Ne? Aber wenn sie dann das Auto aufmacht, also so ein Kennzeichen, tja, so sind sie. Wieder ein Fahrrad oder ein Auto? Ne, die Weidenkätzchen-Trine, glaube ich, ne? Ah, und ein Hund hat sie auch dabei. Kennst das ja mit den Weidenkätzchen, ne? Hast du Weidenkätzchen in der Hand, zack, bist du direkt. Aber da lag ja auch nichts, wo man die hätte, ne? Da war nichts auf dem Boden. Und so wie die unten an dem Ende rumgezumpelt hat, meine Oma sagte immer rumgezumpelt hat, also gefrickelt oder sie hat die Astenden manipuliert. Nein, noch wie sie da rumgezumpelt hat, sah das doch recht frisch aus. Ja, Umweltsünderin. Die wir an dem anderen Eingang zum Steinhauspark gesehen haben, die waren verschlossen. Ja. Man sollte sich ja sowieso mal genau überlegen, wie man wie wo was macht. Aber ich weiß nicht, ob du dir, auch wenn sie nur so rumliegen, einfach mitnehmen darfst, ne? Also rechtlich. Ob man das jetzt macht, ist ja eine andere Nummer. Das ist genau vielleicht auch ähnlich wie mit Wild. Ne? Wenn jetzt hier irgendwie, also wenn du jetzt so ein Reh überfährst, und dann denkst, naja, jetzt habe ich schon den Schaden vorne. Jetzt kann ich mir natürlich auch das Reh reinlegen. Dann habe ich wenigstens einen Gegenwert zum Essen. Ne? Mhm. Nee, das ist ja Wilderei. Das darfst du ja nicht machen. Und man stand tatsächlich nichts im Gesicht drin. Da stand nur, dass man es nicht abschneiden darf, sei denn im eigenen Garten. Ja gut, in meinem eigenen Garten kann ich ja eh fast machen, was ich will. Aber auch nur fast. Je nachdem, wie alt der Baum ist, darf ich da ja auch nicht dran. Oder jetzt hier eine Hecke auf den Stock setzen. Wir haben März. Da ist dann auch ein Problem. Aber echt, wie das hier aussieht, ne? So überall, das ist so. Ah. Nö, die haben den so geschnitten, dass der hier. Ja, hat die LKWs durch. Nee, dass die LKWs hier durchpassen. Auf der anderen Seite wuchs halt nichts. Guck mal, sogar hier der Tümpel, wo damals die Stereoanlage drin lag, ist ausgetrocknet. Vielleicht ist ja auch der Berg da drüben so trocken, weil die hier das Wasser abpumpen für den Steinbruch, weißt du? Nee. Oder? Das ist ja nun ein ganz ordentliches Loch, ne? Und ich gehe mal davon aus, das müsste ja dann der Grundwasserpegel sein. Und wenn sie den da rauspumpen, dann könnte das natürlich auch eine Auswirkung hier auf den Berg haben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die pumpen jetzt aus alten Bergwerkschächten das Wasser hoch. Das ist so ein bisschen so wie Geothermie, weißt du, so, weil das da unten halt wärmer ist als hier oben. Zur Energiegewinnung quasi. Du hast Schrittziel? Ja. Ich hatte schon 1000. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich zu Hause hatte, aber mir fehlen noch weit über 1000. 206 Tage in Folge. 9000 Schritte. Also, wenn ich heute mein Schrittziel erreiche, habe ich noch keine Folge. Die kann ich höchstens morgen erreichen. Mal wieder. Ja, gestern war wieder so ein Tag. Da habe ich mich mehr. Ja, das war so ein Samstag. Du warst ja nicht da. Oder fratzig. Auf jeden Fall habe ich gestern noch einen Track elektronischer, was auch immer. Diesmal war es kein Dark Ambient. Diesmal war es eher so Industrial. Ah. Wisst ihr? Die Glocke läutet Beifall. Ja. Nein, wieder so ein Ding so mit Musik und Sequencer-Zeug und Reingelaber. Also noch so ein paar Teile aus alten Podcasts reingeschnitten. So im Hintergrund. Vielleicht gibt es das anstelle des Outros wieder mal. Vielleicht aber auch ein andermal, ich weiß es nicht. Kommt halt ein bisschen drauf an, ob ich die Folge jetzt irgendwie voll krieg oder lang genug krieg. Mal schauen. Aber es ist nicht so düster wie beim letzten Mal. Insofern kann man hören, muss man aber nicht. Nur eins ist klar, ich mache mir da auch keine Illusionen. Für eine CD oder für die breite Masse ist das nichts. Ist dann auch wieder eher Nischenprodukt und Liebhaberei für einige wenige. Und ich habe aber jetzt auch nicht den Anspruch, dass das jetzt so wahnsinnig toll abgemischt und nee. Ich mache da halt mein Ding, wisst ihr ja, ne? So wie immer. Ob das jetzt Podcast ist oder Geschreibsel oder diese Töne. Ich mache da halt nur mein Ding. So, wir haben hier den Übergang von Bruchstein zum Fachwerk. Und da steht auf einem Balken: Erkennen und Einsatz, Können und Vertrauen. Das sind die Garanten des Erfolgs. Aus ihnen heraus wird in Treue zu Mensch und Aufgabe alles Große geboren. Das steht hier an der jetzigen Kletterhalle und Brauerei. Der Besitzer davon, von dem habe ich ja auch schon mal öfter erzählt, der macht eben hier auch sein Ding. Und das macht er recht gut, wie ich finde. Das waren ja hier früher, soweit ich weiß, mal die Bismarck-Fahrradwerke. Und als ich klein war, konnte man hier im Ort auch überall die Bismarck-Räder kaufen. Mein erstes war ja so ein Klapprad, aber das war kein Bismarck. Und dann mein erstes Bismarck, das war so ein junges Fahrrad, auch mit Stange, wie das eben so ist. In grün, metallic. Ja, und Sachs-Dreigangschaltung. Schönes Rad eigentlich. Und dann wurde daraus Götze, Papier, Verpackungsmaterial, Werke und dann irgendwann Firma Mondi. Ja, und jetzt ist es halt Kletterhalle, Craft-Bier-Brauerei und Veranstaltungsort, wenn es denn Veranstaltungen gäbe. Ich gehe davon aus, das kommt jetzt irgendwann wieder. Denn wenn jetzt alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen, kann man ja auch wieder Veranstaltungen machen. Ehrlich? Ja. Okay. Was da plärst du? Aber dann kannst du mir vielleicht mal sagen, was die da gesagt oder geschrien haben. Ich habe das nämlich nicht verstanden. Besser als auf das Smartphone zu starren. Was? Bonbons. Bonbons? Verkaufen oder verschenken, dann machen wir Bonbons. Ah. Wer will Bonbons haben? Ist ja. Besser als auf Smartphone zu starren. Hast du wieder aufs Smartphone geguckt? Ganz kurz, also du hast ganz kurz aufgeschaut, ja. Aufgrund kindlicher Kritik, ja. So. Ich habe ja versucht, die Blagen zu ignorieren, aber ich bin dann ja irgendwie zwischen die Fronten geraten, also die Schreiblagen auf der einen Seite und dich auf der anderen, aber das hat jetzt einen gewissen Vorteil, ich kann jetzt gucken, wie dieses Aufnahmegerät mit 32-Bit Float dynamisch diese Schallereignisse weggesteckt hat. Hammer, oder? Guck mal, den kennst du doch. Hallöchen. Moin. Ja, hallo. Ach, ja. Da hast du dann aber auch eher von dir und ihm gesprochen, ne? Ja, so. Ist halt so, ne? Es gibt bei uns Fit und mich. Aber du machst es, das ist doch auch schön. Ja. Du suchst es, du gibst dein Bestes. Na, mein Bestes ist es nicht, aber... Vielleicht ist das ja auch gar nicht die Lunge. Also, das Problem. Vielleicht frisst ja Corona gerade mein Atemzentrum weg. Weißt du? Zu verschenken. Guck mal. Dann nehmen wir halt mal nichts weg, aber oder mit. Aber ein Foto ist es wert. Sieht hier ein bisschen aus wie die Heide, ne? Sehr schön hier vom Garten eigentlich. So überall diese Heidebodendecker. Und da, guck mal, die Krokanten. Ja. Das ist so wie Heide und da sind ganz viele Schmetterlinge schon drauf. Also wie Heide und Husum, fängt ja beides mit H an, ne? Zusammen. Also Krokanten wie Husum und Heide wie... Ja, da, wo da dieser Hosenlose herkommt und wo dieser 9000er Berg ist, dieser Wildseder Dings, kennt ihr alle. Guck mal, dem hängt das Nummernschild. Ich bin nicht blind hier durchgelaufen, du warst der blinde Fleck. Weil du bist nämlich auch auf dieser Seite gegangen, wo du jetzt gehst, also von mir. Und dann warst du zwischen meinem Auge und diesem Nummernschild. Du bist der blinde Fleck. Und oftmals schaue ich auch auf die Straße, damit ich nicht in offene Gullis falle oder... Wo? Guck mal, Zitronenfalter, mein zweiter. Ja, es geht los. Lasst mich noch mal kurz über Krieg sprechen. Deutschland wird alles tun, um was eigentlich? Den Ukraine-Krieg zu beenden wohl nicht, denn man kann ihn weder wegschämen noch wegdiskutieren. Wenn der Despot mit der Nummer durchkommt, kommt er zukünftig mit allem durch. Und nein, der atombombisiert uns nicht, wie ich glaube. Der braucht einfach nur mal jemand, der Nein sagt und ihm Grenzen aufzeigt, wie Eltern einem trotzigen kleinen Kind. Ach fuck, wir sind ja in Deutschland, da zeigen Eltern Kindern gar nichts und schon gar keine Grenzen. Das müssen ja die Erzieherinnen machen, weil die Eltern Kinder haben, aber arbeiten gehen müssen. Dafür zeigen die Eltern dann später den LehrerInnen Grenzen auf, wenn's mit den Noten oder der Versetzung nicht so klappt. Und so lernt Hänschen recht schnell, dass man mit Nixtun durchkommt und gibt es später als Hans an seine Brut weiter. Willkommen im Ausreden-Kulturland, dort, wo das Fremdschämen erfunden wurde. Apropos Fremdschämen. Klar kann man als völkerrechtswidrig bekriegtes Land die deutsche Regierung um Hilfe bitten, nur zu viel erwarten sollte man nicht. Wir dürfen dies nicht und dürfen wir das nicht, bla, damit es keinen Flächenbrand gibt, blub. Gibt's einen Flächenbrand? Really? Oder könnte es lediglich vielleicht unter Umständen möglicherweise einen geben? Die Sache könnte eigentlich schon lange zu Ende sein, wenn, ja wenn... Aber es will ja niemand schuld sein, falls der Autokrat unwahrscheinlicherweise doch aufs Knöpfchen drückt, gell? Als würde sich dann diese Frage stellen. Ein Tiger darf man nämlich nicht in die Ecke drängen. Schade, wenn man sich nur mit den üblichen zahnlosen Tigern und deren Freunden auskennt. Sabbertiger und die Phrasenschweinchen, jetzt auch in deinem Kinderbuchregal. Willkommen im Kabinett der Peinlichkeiten. Und genau so werden wir erneut in die Geschichtsbücher einziehen. Diesmal als Land der Opfer unter der Knute der German Angst, TM. Und klar, wenn eine Regierung im eigenen Land einknickt und zulässt, dass seit Monaten täglich 200 plus Menschen für absurde Freiheitsfantasien einer auf den Straßen krakeelenden Minderheit sterben, warum sollte die sich plötzlich um die Kriegstoten der Ukraine scheren? Schließlich steht man ja irgendwann wieder zur Wahl. Da drängt sich mir folgende Frage auf. Wäre Deutschland technologisch nicht so weit vorn und dieser Exportweltmeister mit dieser voll fetten Volkswirtschaft, dem geilen Sozialsystem und ohne Tempolimit auf der Autobahn, wer würde ernsthaft noch was mit uns Deutschen zu tun haben wollen? Da fallen mir spontan nur zwei Antworten ein. Lkw-Fahrer vielleicht wegen der Transitstrecken und Nazis. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 84 vom 18.03.2022. Kann auch der 17. gewesen sein. Oder der 19., keine Ahnung. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Vis-à-vis des Lecksteins, war also sehr, sehr schön. Ja, und dann auf so einer großen Rodung stand einer, den haben sie auf den Hänger gebaut, ne? Also das ist so ein fahrbarer Hochsitz gewesen. Auf dem Hänger können wir uns auch mal besorgen. So, ne? Bauen wir uns einen Hochsitz auf den Hänger und dann können wir überall einen Hochsitz machen, wo wir wollen. Autobahn, was? Das heißt, den Baum kann er jetzt vergessen.